Ragnarok Online. Die Welt, in der es immer noch Alkohol gibt, hatte mehrere Monate ein Problem. Hodenmonster. Die Bewohner von Rune Midgard machen schlapp. Und die Hodenmonster werden stärker, doch dann die Nachricht. Die Hoden fahren zum Himmel auf. Hoden to hell? Hodenmonster greifen noch heute die Umgebung von Prontera an. Aber es werden weniger RP, Rufus gefällt das nicht. Kommt her, ihr Helfer, ich bin so fighten. Come on! Rufus will mehr Hoden, er ist total geil auf die. Rufus ist total scharf drauf, er wartet jeden Tag Stunde für Stunde. Und will die Penismonster alle alleine besiegen. Ein echter Held oder ein Kamikaze, Genetik, der Suizid begehen will. Rufus sagt, wo sonst kann man gegen Geschlechtszeile kämpfen, die so ein geiles Loot fallen lassen? Vom Alchemisten, der eines ganz Prontera mit Alkohol versorgt hat, zum Genetik, der auf Stress aus ist. Dorams, die die Karten klauen, aber Rufus rasierte diese Dorams. Rufus ist live! Und spricht im Livestream. Rufus, du brauchst dringend dein Gamer-Girl als Frau. Wer bietet sich an hier? Gemeinsam geht ihr die restlichen Hoden schlagen. Heiratet und habt dann anderen Spaß mit nur einem Penismonster, das immer da ist. What the fuck? Die Hodenmonster geben auf. Diebe von Rune mit Gott. Allerdings auch wer von die Teams macht als erstes schlapp. Wenn die Bewohner von Prontera ist Luden Payon aufgeben, werden die Hoden sich wieder vermehren. Und das freut der P. Sehr. Ich höre ihn schon rufen. Come on, fighten! Kommt raus, ihr Penismonster.